Some Tiddler's Ground, das war Folkbade Roy Harper, der das Harvest-Label lange Jahre mit seinen sehr eigenen epischen Werken versorgte. Der in den 60ern damals junge Malcolm Jones wurde es dann rein, der Emmy dazu ernannt, auf den stattfindenden Konzerten und Happenings in und um London neue Talente zu entdecken. Da wurde er schnell fündig, zum Beispiel mit The Move, die schon in den späten 60ern an ihrem Böse-Buben-Image arbeiteten, indem sie auf der Bühne Rauchbomben zündeten und flimmernde Fernsehgeräte mit Äxten bearbeiteten. Musikalisch waren sie dann doch eher so in der Richtung Pop zu finden.